Kaffee. Tag. Tag. Guten Tag. Taruk, der Herr. Ich soll hier eine Versteigerung abhalten. Ja, ja. Ich weiß halt. Bringen Sie uns einen Tisch und zwei Stühle nach draußen. Eine Versammlung nebenan? Die Buren. Die Buren von hier. Ah. Tja, heiß heute. Ja, ja. Zwei Glas Helles, bitte. Meine Herren, ich, also... Na, was ist? Ist das Bier alle? Die Buren haben mich... Meine Herren, wenn ich sie bitten... Die Bauern haben Ihnen was. An die Vollstrecker nichts ausschenken. Wenn ich das morgen tue, bin ich meine Gäste los. Sie müssen uns ausschenken. Oder ich zeige Sie an, dann sind Sie Ihre Konzession los. Tja, dann bin ich so und so kaputt. Tja, also zwei Helle. Der Wirt der Gramzower Dorfkneipe schleppt seufzend Tisch und Stühle nach draußen, um dann, nach einer kleinen Ewigkeit, mit zwei provozierend schaumlosen Glas Bier zu erscheinen. Aber Kalübbe sagt nichts und zahlt. Sein Blick geht hinüber zu den beiden Ochsen, die an einer Milchrampe angebunden sind. Vor kurzem standen sie noch beim verschuldeten Bauern Peplo, 427 Mark Steuerschulden. Jetzt gehören die Ochsen dem Staat, und die Staatsdiener Kalübbe und Thiel müssen sie verkaufen. Merkwürdig. Kein Viehhändler weit und breit. Das ist noch nicht elf. Naja, warten wir. Die Buren da drin. Die hecken doch was gut. Das geht nicht glatt, Herr Kalübbe. Das geht nicht glatt. Wenn die Viehhändler auch die Hosen so voll haben wie Sie, dann rufe ich den Fleischer Storm an. Vielleicht kauft der das Vieh zur Taxe. Und wenn der auch nicht? Dann rufe ich den Finanzrat an. Mag der entscheiden. Guten Tag, die Herren. Mein Name ist Dredup von der Altholmer Chronik. Im Vorbeiradeln schnappte ich auf, dass hier eine Viehauktion stattfinden soll. Ja. Sie müssen Ihre Zeitung lesen, da stand das nämlich drin. Man hört jetzt viel von Schwierigkeiten bei Pfändungen. Hatten Sie welche? Erlaubnis zu dienstlichen Auskünften erteilt Herr Finanzrat Berg. Hätten Sie was dagegen, wenn ich die Auktion fotografiere? Stören Sie uns nicht länger. Wie Sie meinen. Jedenfalls werde ich fotografieren. Jeder hat seine Art Brot und besonders süß scheint Ihres auch nicht zu schmecken. Von der Chronik? Bestimmt dieselbe Schmiere wie alle dort. Revolverjournalisten. Ach, ekelhaft. Ich kenne den Lokalredakteur, Stuff heißt er. Ein Mistkerl. Am liebsten würde der ein riesen Jauchefass über den Reichstag auskippen und alles drin ersaufen. Und die Roten zuerst. Und die Frau vom Besitzer der Chronik ist jede Woche stockbesoffen, wird im Winter aus der Kneipe geschleppt und im Sommer aus dem Stadtpark. Der eben macht einen ganz ordentlichen Eindruck, ne? Hä? Dredup hat sein Rad neben die Kneipentür gelehnt und ist eingetreten. Andächtig trinkt er sein Bier und lauscht. Die Tür zum Hinterzimmer steht spaltbreit offen. Er rückt nahe heran. Es sind junge und alte Gesichter, sehr weißblonde, mehlige, glatte und ganz zerfurchte mit grauen und schwarzen Bärten und mit der Lederhaut der Herbststürme und Winterregen.